auf die Stühle! Wir wollen die Stühle sehen! Wir wollen die Stühle sehen! Wir wollen die Stühle sehen! Ich ging mit meinen Freunden ins gelobte Land. Schauen in die Sonne, uns im Braun gebrannt. Abends an der Theke rufen wir nur Dos Cervezas, por favor. Macht mal richtig Platz, alles an den Rand. Nur einen Stuhl halte in der Hand. Señoras und Señoritas, alle Stühle in die Luft. Ja, in die Luft. Jetzt sind wir verrückt, ihr seid dran. Holt jetzt alle Stühle heran. Wir setzen uns hin, da ist noch was drin. Wir werden spüren, wir werden führen. Wir wollen die Stühle sehen. Nehmt den Stuhl in die Hand. Wir wollen die Stühle sehen. Packt den Stuhl in die Hand. Wir wollen die Stühle sehen. Oh, wir wollen die Stühle sehen. Nehmt den Stuhl in die Hand. Wir wollen die Stühle sehen. Von links nach rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Wer noch keinen hat, dann wird es jetzt Zeit. Oder nutzt ihn einfach zu zweit. Wir setzen uns hin, da ist doch was drin. Wir werden spüren, wir werden führen. Wir wollen die Stühle sehen. Wir wollen die Stühle sehen.